Und je lieber man liest, desto mehr beschäftigt man sich natürlich auch mit Schrift und desto leichter fällt einem das Lesen. Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Heute bei uns zu Gast ist Tanja Jungmann, Entwicklungspsychologin und Professorin für, Achtung, aufgepasst, Sprache und Kommunikation und ihre sonderpädagogische Förderung unter besonderer Berücksichtigung inklusiver Bildungsprozesse. Es wird also heute darum gehen, welche Sprachauffälligkeiten es so gibt und welche da besonders bei Kindern und Jugendlichen vorkommen und wie Lehrerinnen und Lehrer dem gerecht werden können. Liebe Tanja, schön, dass du heute da bist. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen. Danke. Wie immer zuerst ein Blick auf deine Biografie und die ist ziemlich ereignisreich. Du hast von 1991 bis 1997 dein Diplom in Psychologie an der Uni Bielefeld gemacht und dein Schwerpunkt war schon damals Entwicklungspsychologie und du hast diverse Praktika in dem Bereich gemacht. Hast du einfach nur früh gewusst, was du da machen möchtest oder hattest du schon einen persönlichen Bezug zu dem Thema? Eigentlich nicht. Ich habe früh gewusst, dass das ist, was mich am meisten interessiert im Studium. Und ich muss auch sagen, dass ich eine Professorin hatte, die ein absolutes Vorbild war und wo ich eigentlich bei der Einführungsveranstaltung für die Erstis damals gesagt habe, genauso wie die möchte ich eigentlich auch mal werden. Und die hat so inspirierende Vorlesungen gehalten und Seminare gemacht, dass für mich eigentlich ziemlich klar war, ja, das ist das, was mich am meisten interessiert und wo ich dann auch tatsächlich hin möchte. Ja, diesen wissenschaftlichen Weg, den bist du dann auch sehr konsequent gegangen. 2003 war dann die Promotion. Ich glaube, das war auch noch an der Uni Bielefeld, richtig? Ja, richtig. Das heißt, es gab nie mal so Zweifel an dem wissenschaftlichen Weg, weil das ist ja was ja, Bianca und mir durchaus bewusst und bekannt ist und wir selbst irgendwie erfahren haben, dass es immer wieder Situationen gibt, wo man sich vielleicht auch mal fragt, was mache ich hier eigentlich und ist das noch das Richtige und ist das langfristig mein Weg? Natürlich gab es auch da Zweifel, wobei ich sagen muss, ich habe, als ich das Diplom abgeschlossen hatte, gar nicht unbedingt gesagt, ich will unbedingt diesen wissenschaftlichen Weg einschlagen. Ich wollte eigentlich nach dem Diplom gerne Schulpsychologin werden, weil mich neben der Entwicklungspsychologie auch immer sehr die pädagogische Psychologie interessiert hat und ich zum Beispiel auch über Leserechtschreibstörungen meine Diplomarbeit geschrieben habe und das hätte ich wahnsinnig gerne gemacht. Als ich mich dann beworben habe, habe ich aber immer zu hören bekommen, ja, Sie sind dafür zu jung und wir hätten gerne jemanden, der im Grunde schon Lehrer ist und da noch zusätzlich Psychologie gemacht hat, also jemand mit mehr Lebenserfahrung. Naja, und dann war eben bei der Professorin, die ich einfach sehr inspirierend fand und die ich sehr geschätzt habe, eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin ausgeschrieben. Und irgendwas muss man ja machen, also habe ich mich da beworben und auch gar nicht unbedingt mit dem erklärten Ziel, ich will jetzt meine Promotion machen, sondern es war, ich wollte einfach arbeiten und auch gerne in der Forschung weiterarbeiten. Es war dann aber natürlich überhaupt gar keine Frage, dass man, wenn man eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle hat, auch promoviert. Und so bin ich dann zu dem Thema frühgeborene Kinder gekommen und Sprache und Kognition von ehemals frühgeborenen Kindern, was dann letztlich mein Diplomarbeit, mein Doktorarbeitsthema geworden ist. Und während der Doktorarbeit hatte ich ganz oft Zweifel, ob ich das jemals schaffen würde, diese Arbeit abzuschließen. Aber offensichtlich hattest du Erfolg. Dann haben wir weitergehört, 2005 bis 2006 hast du im Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, dem KFN e.V. gearbeitet und das klingt natürlich ultra spannend. Was hast du denn da gemacht? Ja, das war auch eine super schöne Zeit. Also ich hatte dann in der Postdoc-Phase erstmal noch am Universitätsklinikum in Jena gearbeitet und habe da neurobiologische Ursachenforschung von LRS gemacht. Das war aber eine Projektstelle, deswegen zeitlich befristet. Ich musste mir dann was Neues suchen und ich war immer schon sehr interessiert an Prävention. Und zu der Zeit war dann eben am Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen eine Stelle ausgeschrieben für die Leitung der Begleitforschung beim Modellprojekt Pro Kind. Das ist ein Projekt Früher Hilfen, wo Familienhebammen oder überhaupt Hebammen, das Berufsbild der Familienhebamme ist in Deutschland ja relativ neu, sozial benachteiligte Familien, die ihr erstes Kind erwarten, besuchen und die eben unterstützen. Und meine Aufgabe war jetzt neben dem, was da in der Praxis passiert, eigentlich die Evaluation dessen. Also welche Effekte hat das auf die Familien, wenn da eine Familienbegleiterin für 2,5 Jahre mit in der Familie ist und die Eltern berät zu Gesundheitsthemen, also mütterliche Gesundheit, Gesundheit des Kindes. Also es ging in erster Linie eigentlich um die Prävention von Kindeswohlgefährdung, aber Kindeswohlgefährdung im weiteren Sinne bedeutet eben auch Entwicklungsgefährdung für die Kinder. Und das war natürlich dann auch sehr passend zu dem, was ich vorher gemacht habe, nämlich hat das, was die Familienhebammen da tun, auch Auswirkungen auf die sprachliche, die kognitive Entwicklung der Kinder und verhindert es eben, dass die Kinder häufiger Kindeswohlgefährdungen ausgesetzt sind. Ab 2006 war das Karrierekarussell dann so richtig am Drehen. Du warst erst Juniorprofessorin für sonderpädagogische Psychologie in Hannover, an der Uni Hannover, bist dann für 10 Jahre nach Rostock gewechselt auf die Professur für Sprachbehindertenpädagogik und sonderpädagogische Frühförderung. 2019 warst du dann kurz an der Uni Siegen und bekleidest jetzt seit 2020 die besagte Professur an der Uni Oldenburg. Das waren ja ganz schön viele Stationen. Und wenn man jetzt Siegen, das ist übrigens meine Heimatstadt, mal ganz kurz ausklammert, weil du jetzt da ja auch nur ein Jahr warst, ich sag mal, dann ergibt sich ja so ein norddeutsches Muster. Trügt dieser Schein oder was ist dein Bezug zur Küste? Nein, also das norddeutsche Muster ist in dem Fall, ein bisschen Zufall, weil man kann sich das ja nicht aussuchen, wo man, oder nicht komplett aussuchen, wo man landet, sondern man bewirbt sich halt bundesweit und dann tut sich was auf oder es tut sich eben nichts auf. Ich habe mich durchaus auch weiter in Süddeutschland beworben, aber offensichtlich mag mich der Norden genauso gerne wie ich den Norden. Also ich mag das Meer halt sehr bin auch eigentlich immer in Städten gewesen oder fühle mich grundsätzlich in Städten wohler, die wassernah sind oder wo Wasser in der Stadt ist, weil ich einfach gerne offensichtlich einen sehr engen Bezug zum Element Wasser habe. Ja, wir müssen einmal die Szenerie gerade beschreiben. Das kann ja unser Publikum leider nicht sehen. Aber Tanja sitzt tatsächlich vor einem Strand- und Meerbild. Also treffender könnte es nicht sein. Genau. Und auf diesen ganzen Stationen, die du da mitgenommen hast, wollen wir jetzt natürlich auch immer von dir wissen, was war denn dein größter Fail und wo hast du ihn vielleicht erlebt? Naja, also so relativ aktuell, ich habe einen ganz, ganz tollen Antrag geschrieben. Fast das Beste, was ich jemals an Anträgen geschrieben habe. Und dieser Antrag ist abgelehnt worden mit der Begründung, es sind 116 Zeichen zu viel. Also ohne überhaupt den Inhalt angeguckt zu haben, wurde dieser Antrag nicht weitergereicht an irgendeinen Gutachter, weil es 116 Zeichen inklusive Leerzeichen zu viel waren. Zeichen, das heißt, wir sprechen über 15 Wörter. Richtig. Ja, ein oder zwei Sätze, wo ich jetzt auch sagen würde, das finde ich richtig bitter, weil ich glaube, da wäre was ganz Großes draus geworden. Und wir hätten problemlos diese anderthalb Sätze oder zwei Sätze rauskürzen können. Und ich finde das immer noch mega ärgerlich. Ich hatte dann auch noch mal tatsächlich an den Mittelgeber gemailt, ob da vielleicht eine Verwechslung vorliegt, weil also deutlich überschritten hätten wir die Zeichenanzahl nicht. Ich hätte es nochmal nachgehalten und es wären eben halt, wie gesagt, diese anderthalb Sätze. Darauf wurde sich noch nicht mal mehr gemeldet. Und das finde ich wirklich, also ich werde jetzt in Zukunft darauf achten, dass ich 116 Zeichen inklusive Leerzeichen unter der vorgeschriebenen Zeichengrenze bleibe. Also war das noch nicht mal irgendwie eine Zahl, die ihr überlesen habt, sondern ihr dachtet, ihr seid im Soll und, ja. Und irgendwie hat deren Programm anders gezählt. Ja, und es gibt auch immer so eine bestimmte Zeichenanzahl, die zum Beispiel für Abbildungen gerechnet wird. Und in so einem Antrag ist dann ja auch immer so ein Gantt-Chart drin, also so ein Verlauf, was man eben vorhat. Und ich vermute mal, dass da eben dann nicht 1500 Zeichen für berechnet wurden, sondern einfach ein paar mehr, vielleicht weil auch relativ viel an Arbeitspaketen drin stand. Ich weiß es nicht. Also wir waren eigentlich der Meinung, wir hätten alles richtig gemacht. Aber ja, und es wäre auch kein Problem gewesen, 2 Sätze zu kürzen. Ja, die hätte man auf jeden Fall rausgekriegt. Ja. Es hat nicht sollen sein. Jetzt bin ich gespannt, was bei uns passiert, Steffen. Ja, ich auch. Denn, liebe Tanja, wie immer ist es jetzt Zeit für unser Fachwort des Tages, wo du uns einen Begriff aus deiner Forschung mitbringst, den wir mit Sicherheit nicht kennen werden. Und wir versuchen dann mal kreativ zu sein und zu überlegen, was es sein könnte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ihr den nicht kennt. Der Begriff ist Adaptivität. Okay, also Anpassungsfähigkeit. Ja, kann man ganz viel mitmachen. Ja, das ist ja schon wieder alles oder nichts. Dann fange ich an. Alles und nichts. Ja, ich gebe mal alles und rase ins Nichts. Ich denke, das ist, wenn im Umfeld, in dem das Kind aufwächst, bestimmte Fehler gemacht werden, wie zum Beispiel, dass man zu und nach verwechselt oder wie und als, dass dann die Adaptivität ist, dass das Kind, obwohl es vielleicht in der Schule lernt, dass das grammatikalisch nicht richtig ist, es trotzdem diese Sachen übernimmt, weil es sich eben an das Umfeld anpasst. Dann würde ich sagen, das beschreibt den Umstand, geht vielleicht so ein bisschen in Richtung Kompensation, merke ich gerade, also passt nicht so ganz, aber ich sage es trotzdem, geht in die Richtung, wenn schon eine Sprachauffälligkeit da ist, adaptieren auch andere Bereiche, die vielleicht primär gar nicht betroffen sind von der Störung, die verändern sich dann auch. Also da passiert dann auch was mit. Sind wir nah dran oder nicht? Ja, das Gesicht, ja, Tanjas Gesicht sieht nicht so gut aus. Also ich hab erst gedacht, dass ihr es habt. Also das, was Bianca erzählt hat, das ist eigentlich genau das Umgekehrte. Adaptivität meint eigentlich, dass sich die pädagogischen Fachkräfte oder auch die Lehrkräfte als erwachsene Bezugspersonen, wie auch die Eltern, im Grunde an die Lernausgangslagen der Kinder anpassen. Also zum Beispiel an die sprachliche Entwicklung anpassen und dem Kind eben durch diese Anpassung, entweder ihres eigenen sprachlichen Verhaltens oder auch durch die Lernumgebung beispielsweise, Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass die sprachlichen Auffälligkeiten, die das Kind hat, nicht zur Hürde für Teilhabe und Partizipation werden. Das heißt also, im ICF-Modell, International Classification of Function and Diseases, ist es eben so, dass nicht nur die Körperfunktionen und die Körperstrukturen und eben die Beeinträchtigungen des Kindes Berücksichtigung finden, sondern vor allen Dingen es darum geht, wie gut können die Kinder denn mit diesen Einschränkungen noch teilhaben an den Unterrichtssituationen beispielsweise. Und da kommt der Umwelt eine ganz große Bedeutung zu, in dem Sinne, dass die Umwelt im Grunde die Barrieren und die Hürden, die für die Kinder bestehen, so niedrig wie möglich macht, damit eben diese Einschränkungen für die Partizipation und Teilhabe keine Rolle spielen. Und Adaptivität heißt natürlich aber auch nicht nur, dass ich die Hürden möglichst niedrig mache, sondern dass ich flankierend eben auch Angebote mache, dass das Kind diese Schwierigkeiten überwinden kann. Also im Grunde in der Umgebung und auch in der Umgebungssprache Hilfen einbaue, sogenannte Scaffolds, das hätte ich jetzt auch nehmen können, die dem Kind eben erleichtern, zum Beispiel die Wörter zu finden, die ihm fehlen oder den Satz grammatikalisch dann auch richtig zu produzieren. Also ich würde sagen, 100% falsch So hart wäre ich jetzt gar nicht gewesen. Machen wir weiter mit deiner Forschung. Du hast gerade schon die Abkürzung LRS benutzt, Lese- und Rechtschreibschwäche, nehme ich mal an. Was sind denn die wichtigsten oder bekanntesten Sprach- und Kommunikationsstörungen, die wir so kennen? Ja, bei LRS muss man ein bisschen aufpassen. Lese-Rechtschreibschwäche und Lese-Rechtschreibstörung werden ja relativ deutlich voneinander abgegrenzt, weil es eben in der Wissenschaft immer noch dieses sogenannte Diskrepanzkriterium gibt. Das heißt also, eine Lese-Rechtschreibstörung würde man ja nur diagnostizieren, wenn die Leistungen im Lesen und Rechtschreiben deutlich unter denen der Intelligenz liegen. Wenn die Intelligenz aber auch reduziert ist, also wenn es sich um Kinder handelt, die einen niedrigen IQ haben, spricht man, obwohl das Symptombild ähnlich ist, von einer Lese-Rechtschreibschwäche. Das ist auch ein bisschen gemein den Kindern gegenüber, also insbesondere so in den 80er, 90er Jahren gab es eine ganz große Debatte darum, um das Thema Nachteilsausgleiche, weil eben nur die Kinder mit der Legasthenie, also der Lese-Rechtschreibstörung, diesen Nachteilsausgleich bekommen haben, dass die Rechtschreibfehler nicht mitgerechnet werden, während das bei den Kindern mit der Lese-Rechtschreibschwäche nicht gemacht wurde, weil da eben gesagt wurde, die haben ja keine Legasthenie, sondern da liegt das eben daran, weil sie eine Lernbehinderung haben oder eine Auffälligkeit im Bereich Lernen, was natürlich für diese Kinder eigentlich eine doppelte Bestrafung dann ist. Und die Leserechtschreibstörung, also der Schriftspracherwerb, erfolgt ja üblicherweise nach dem Spracherwerb. Es gibt allerdings einen relativ breiten Überschneidungsbereich zwischen sprachlichen Auffälligkeiten und schriftsprachlichen Auffälligkeiten. Die Prävalenzangaben schwanken so ein bisschen. Also man geht eben davon aus, dass etwa 60-80% der Kinder, die sprachliche Auffälligkeiten haben, später auch Leserechtschreibprobleme haben werden und umgekehrt. Also bei den Kindern, bei denen später eine Leserechtschreibstörung oder Schwäche identifiziert wird, die haben meistens in ihrer Biografie, also früher in ihrem Leben, auch sprachliche Auffälligkeiten gehabt, die aber möglicherweise zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht behandelt wurden. Ja, und das Feld der sprachlichen Auffälligkeiten ist tatsächlich sehr variabel und heterogen, also so die größte Gruppe derjenigen, die dann in den Schuleingangsuntersuchungen immer als sprachauffällig klassifiziert werden oder die als sprachauffällig gelten. Das sind ganz oft die Kinder, die aus multikulturellen oder multilingualen Familien kommen, die also mit mehr Sprachen aufwachsen, weil die möglicherweise einen reduzierten Wortschatz haben. Die müssen aber gar nicht spracherwerbsgestört sein, sondern die haben einfach nur weniger Kontakt mit der deutschen Sprache gehabt. Und es sind die Kinder, die aus familiär schwierigen Lebenslagen kommen, also die Familien, um die es im Prinzip im Projekt Pro Kind auch ganz stark ging. Außerdem fallen in Einschulungsuntersuchungen immer ganz oft Kinder auf, die Sprechstörungen haben, die also ein bisschen lispeln oder das Sch und das Ch noch nicht richtig aussprechen können. Solche reinen Sprechstörungen haben aber eigentlich verhältnismäßig wenig mit den späteren Leistungsfähigkeiten in der Schule zu tun. Die bedürfen der logopädischen Behandlung. Lässt sich meistens relativ gut in den Griff kriegen. Aber bei den Kindern, die dann später eine LRS entwickeln, die Kinder, die haben eben neben den Sprechstörungen, also es sind eigentlich phonologische Störungen, haben ein Problem, die Laute der Sprache zu repräsentieren. Und dieses phonologische Defizit, das liegt ganz häufig im Kern der Leserechtschreibstörung. Neben dieser ziemlich großen Gruppe gibt es eine Gruppe von etwa 6-10% aller Kinder, die haben einen Sprachtherapiebedarf. Das sind die Kinder mit einer sogenannten Sprachentwicklungsstörung. Früher nannte man die auch spezifisch sprachentwicklungsgestörte Kinder, ähnlich wie bei der LRS, die Geschichte mit dem Diskrepanzkriterium. Mhm. Macht man heute nicht mehr, weil man damit ganz vielen Kindern eben die sprachliche Förderung oder auch die sprachliche Therapie vorenthalten hat, bei denen eben dieses Diskrepanzkriterium nicht erfüllt war. Und das ist so ein bisschen kritisch diskutiert worden deshalb, weil man die ganz spezifische Sprachentwicklungsstörung wo keine anderen Auffälligkeiten in keinem anderen Entwicklungsbereich vorliegen, praktisch nicht findet oder relativ selten findet, weil die Kinder mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung, wenn die beispielsweise erst im Schulalter diagnostiziert werden, dann haben die schon einen reduzierten IQ, weil ich über Sprache natürlich lerne. Und wenn meine Sprachfähigkeiten eingeschränkt sind, dann sind auch meine Fähigkeiten eingeschränkt, über Sprache Wissen zu erwerben. Mhm. Und dann kommt es zum Phänomen des sogenannten abrutschenden IQs. Das heißt also, die Kinder waren im Vorschulalter, hatten einen Normal-IQ oder ein IQ im Normalbereich. Und die sind aber im Schulalter dann schon, ja, nicht mehr im Normalbereich. Schlussfolgerung daraus wäre ja dann, möglichst früh zu diagnostizieren. Und möglichst früh zu fördern, genau. Möglichst schon im Vorschulalter. Und das ist genau das, was ihr im Projekt Eule versucht, richtig? Genau. Magst du da nochmal 2, 3 Sätze umreißen, wofür Eule dann auch steht? Eule F steht für Erzählen und Lesekompetenzen erfassen und fördern. Und naja, also Eule F ist im Grunde entstanden aus einem Paper-Pencil, also Bleistift-Papier-Verfahren, dem Eule 4 bis 5, den ich zusammen mit meiner Doktorandin entwickelt habe. Und wir haben eigentlich gesagt, es gibt in Deutschland so viele Verfahren, die die phonologische Bewusstheit erfassen. Und es gibt so viele Ansätze zur Förderung der phonologischen Bewusstheit, aber Schriftsprache ist ja noch mehr. Schriftsprache ist ja auch Erzählkultur, ist Schriftkultur, in die Kinder hineinwachsen. Und im sprachlichen Bereich ist es eben häufig so, ein Fokus liegt auf der Wort- und der Satzebene. Erzählen findet aber auf der Textebene statt. Und deswegen haben wir gesagt, eigentlich haben wir in Deutschland eine relative Lücke an diagnostischen Verfahren und auch an Förderempfehlungen für diesen Bereich Early Literacy oder frühe Lese- und Schriftsprachkompetenzen. Und hast du dann einen Tipp für die Eltern, die vielleicht zuhören? Nützt es was, sich mit dem Kind abends hinzusetzen und ein Buch zu lesen, oder hat das eigentlich keine Auswirkungen? Doch, definitiv, das ist total wichtig. Also die familiäre Leseumgebung oder auch die Leseumgebung in der Kindertageseinrichtung, die lassen Kinder in die Erzähl- und Schriftkultur hineinwachsen. Also gerade durch sowas, also auch, dass die Kinder die Faszination der Eltern spüren, weil man ja im Grunde über eine Geschichte auch in eine andere Welt eintaucht, sich mit einem Charakter identifiziert. Das ist, glaube ich, der wichtigste Grundstein, den man für Lesemotivation legen kann, der dann ja auch später in der Schule eine ganz große Rolle spielt. Und das gemeinsame Bilderbuchlesen, das gemeinsame Erzählen oder auch das dialogische Lesen, wo auch auf den thematischen Fokus des Kindes geachtet wird und darauf, wofür interessiert sich eigentlich das Kind, sind eigentlich so die wesentlichen Grundsteine dafür, dass Kinder später gerne lesen. Und je lieber man liest, desto mehr beschäftigt man sich natürlich auch mit Schrift. Und desto leichter fällt einem das Lesen. Wenn man nicht gerne liest, dann automatisiert sich die Fähigkeit auch nicht. Mhm. Und Kinder, die nicht gerne lesen, lesen seltener. Und dadurch kommt es dann eigentlich auch zu diesem Auseinanderklappen der Schere zwischen den Kindern, die gut lesen, und den Kindern, die vielleicht weniger gut und deshalb auch seltener lesen. Wir wollen noch mal eben kurz auf ein anderes Thema von dir zu sprechen kommen, und zwar Ilsu. Erzähl uns doch ein bisschen darüber. Über das Ilsu-Projekt. Genau. Ja, das Ilsu-Projekt ist ein Projekt, das ich ja gemeinsam mit Maja Brückmann und Anna-Maria Hinz mache, beide von der Uni Oldenburg. Und es ist eigentlich eine Kooperation der Sonderpädagogik mit dem Sachunterricht. Das heißt also, es geht eigentlich in dem Projekt darum, diese beiden Aspekte auch zusammen zu denken und zusammenzubringen. Jeder Unterricht ist im Grunde auch Unterricht, der sprachsensibler Unterricht sein sollte. Also neben den Inhalten des Sachunterrichts habe ich eben auch, weil ich Wissen sprachlich vermittle, natürlich was sprachlich zu transportieren. Und es geht im Grunde darum, dass sich die angehenden Lehrkräfte auch darüber bewusst werden, dass es neben den Sachinformationen und den Sachinhalten auch darum geht, die sprachlichen Mittel zu haben, diese Sachinhalte dann tatsächlich auch teilen zu können, sprachlich miteinander. Und ja, beim ILZU-Projekt geht es eben im Grunde um sprachsensiblen Unterricht, aber auch um die Frage, inwiefern man beispielsweise Mittel der unterstützten Kommunikation jetzt nicht nur für sprachlich kommunikativ sehr stark beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler einsetzen kann, sondern inwiefern zum Beispiel auch Bildsymbole oder überhaupt Symbole und Gebärden auch den Unterricht unterstützen könnten für Kinder, beispielsweise mit Migrationshintergrund, die eben auch mit bestimmten Wörtern, die aber zentral sind, um die Unterrichtsinhalte zu verstehen, nochmal in einer anderen Modalität auch darstellt, um damit das Verständnis zu sichern. Wollte gerade einmal schon nachfragen, ob du das einmal konkret machen kannst, aber jetzt habe ich mit den Symbolen schon mal ein Bild im Kopf. Also das leuchtet natürlich ein, dass wenn ich quasi als Lehrer oder Lehrerin stur meine Folien auf Deutsch mache oder meine Unterrichtsmaterialien generell auf Deutsch verfasse und ich dann Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die vielleicht Deutsch gar nicht so gut können, da sitzen habe, dann haben wir genau dieses Phänomen, was du eben beschrieben hast. Die sind natürlich genauso intelligent, aber können einfach nicht folgen. Und irgendwann ist es dann so eine Negativ-Abwärtsspirale. Und die gilt es natürlich zu verhindern. Und das wäre einer dieser Aspekte, sagst du, dass man zum Beispiel sich dessen erstmal bewusst ist und dann darauf reagiert, indem man vielleicht mit Symbolen arbeitet. Mit Symbolen, also Gegenstand sprachsensiblen Unterrichts sind natürlich auch, dass man beispielsweise einen Wortschatz erstmal mit den Kindern erarbeitet, den sie brauchen, um ein bestimmtes Experiment zu verstehen. Also zum Beispiel ein Experiment zum Stromkreislauf, da brauche ich ganz viele Fachwörter. Und es geht im Grunde darum, dass natürlich erstmal die Fachwörter dann mit den Kindern erarbeitet werden. Da macht man zum Beispiel ein Wortplakat dazu, was auch im Klassenraum aushängt, damit die Kinder, die jetzt sprachlich weniger kompetent sind und denen vielleicht auch manchmal die Wörter nicht einfallen, eine ganz gute Orientierung haben, wie kann ich denn jetzt dieses Experiment beschreiben? Und dazu kann ich diese Wörter nehmen. Oder es gibt ja auch eine ganz konkrete wissenschaftliche Sprache, die ich brauche, eine Fachsprache, um zum Beispiel ein Experiment zu beschreiben. Und dazu kann man zum Beispiel auch Satzanfänge vorgeben. Also beim Experimentieren geht es ja auch darum, Experimente gut beschreiben zu können. Und dafür brauche ich die grammatikalischen Satzbausteine. Die kann ich zum Beispiel genauso wie die Wortplakate dann auch auf ein Plakat bringen, sodass die Kinder eine gute Orientierung bekommen, wie fange ich an, ein Experiment zu beschreiben, wie beschreibe ich den zweiten Schritt. Also ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich kann sagen, erstens, zweitens, drittens oder zuerst, danach, zum Schluss. Und das sind eben diese Schlüsselwörter, die für uns selbstverständlich sind, die aber Kindern mit sprachlichen oder auch schriftsprachlichen Problemen häufig fehlen. Und dadurch, dass man dann eben die zentralen Satzbausteine hat, die man für an einem Plakat dann nochmal veranschaulicht, zur Verfügung stellt, die können die dann nutzen. Also sie können gezielt dahin gucken und können sozusagen so auch Selbstwirksamkeit erleben. Es gelingt mir, dieses Experiment gut zu beschreiben mit den Wörtern und den Sätzen. Ich glaube, jetzt hatte ich gerade einen Aha-Moment. Du hattest eben von Scaffolding gesprochen, also die Rahmenbedingungen schaffen. Genau. Und wenn man Deutsch lernt, ist ja ein besonderes Problem, zum Beispiel die Artikel. Und wenn man sowas einfach schon, weil es nicht wichtig ist für den Inhalt, wenn ich jetzt irgendwas über den Stromkreis lerne, ob es jetzt der oder das Stromkreis ist, ist vielleicht erstmal egal. Und wenn man der schon hinschreibt als Artikel, dann nimmt man diese Barriere quasi schon raus, die einfach nur auf einer sprachlichen Ebene liegt. Und dann kann es mehr um den Inhalt gehen, nämlich genau. Um den Stromkreis. Ganz sehr genau. Schön. Ja. Sehr schön. Wir wollen auch noch einmal kurz auf den Inhalt deiner Forschung und deiner Paper zu sprechen kommen, als letzte Abschlussfrage. Denn deine letzten beiden Publikationen haben den Einfluss der Corona-Pandemie untersucht. Zum einen, weil wir natürlich wissen, auf was, und zum anderen, Ist das so die Freiheit, die man als Wissenschaftlerin genießt, auch aktuelle Themen zu behandeln? Ja, auf jeden Fall. Also die Idee kam uns tatsächlich im Team, diese kleine Online-Befragung durchzuführen. Und wir haben da zusammengearbeitet mit einem Kollegen von der Medical School in Berlin. Der Kollege und ich sind ja beide von Haus aus Psychologen, deswegen ging es uns bei dieser kleinen Studie vor allen Dingen um Stress und Coping. Also welches Stresserleben haben Lehrkräfte, aber auch Eltern während des Homeschoolings oder des Distanzunterrichts in dieser Corona-Pandemie? Und es war im Grunde so, ich bin ja 2020 in Oldenburg angefangen im März und Ende März war dann die Uni dicht. Und wir saßen im Grunde im ersten Lockdown und ja, meine Freundinnen, Bekannten, mit denen ich mich ausgetauscht habe, die haben eben alle auch von diesen unsäglichen Situationen berichtet, dass sie jetzt eben Unterricht machen müssen mit ihren Kindern und die Schulen ganz furchtbar schlecht vorbereitet sind auf die Situation. Und so entstand dann die Idee, das ist ein enormer Stressor. Wir sind in einer komplett neuen Situation. Und dann haben wir eben diese Online-Befragung aufgesetzt, hatten auch einen ganz guten Rücklauf eigentlich, haben sich viele Lehrkräfte und Eltern bundesweit beteiligt und ich finde, die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind, sind dafür, dass es jetzt eine Forschung war, die einfach mal eben so stattgefunden hat, ohne dass man da vorher Drittmittel für eingeworben hätte oder so, wo wir einfach gesagt haben, so zwei Profs und die jeweiligen Mitarbeiter, wir stellen da jetzt was zusammen auf die Beine, auch wenn es nur was Kleines ist. Wir sind damit im Grunde zu einer Zeit tätig geworden, auch forscherisch tätig geworden, wo jeder gedacht hat, naja, das ist in 3 Monaten vorbei. Corona beschäftigt uns immer noch. Und ich glaube, wir sind mittlerweile ein bisschen kompetenter im Umgang damit geworden, auch ein bisschen kompetenter im Umgang mit den ganzen digitalen Dingen, die da wichtig waren, damit es eben weitergehen kann. Aber ich würde sagen, dass diese kleine Online-Befragung, von der wir uns zunächst auch mal gar nicht so viel versprochen hatten, doch zu einem Zeitpunkt kam, wo noch verhältnismäßig wenige Leute gesagt haben, wir packen das Thema jetzt mal in der Forschung an. Und das war echt eine schöne Gemeinschaftsaktion. Da ist auch ein englisches Paper draus entstanden, das jetzt auch gar nicht in einer hochgerankten Zeitschrift veröffentlicht wurde von uns, das aber unfassbar viele Leute gelesen haben und auch heute immer noch zitieren. Und das macht einen dann schon auch irgendwie ja total stolz. Wenn man dann bei ResearchGate so sieht, so dieses Paper, mit diesem Paper sind Sie jetzt die meistzitierteste Forscherin Ihrer Community. Also das ist halt schon irgendwie, ja, ganz toll. Sehr schön. Ein tolles Schlusswort, mit dem wir für heute den Deckel drauf machen. Vielen Dank, Tanja, für die spannenden Einblicke. Und wir halten nochmal fest an alle Eltern da draußen, lest euren Kindern vor. Ja, unbedingt. Lesen macht Spaß. Und unser Podcast hat euch hoffentlich auch Spaß gemacht. Wir sagen vielen Dank einmal für dich, Tanja, dass du hier warst und auch für euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal bei Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg.